Sally und die Schmöker, der Kids-Zone-Lesetipp. Die Familie Doppersdott in dem Buch Abgehauen ist ziemlich chaotisch. Die Eltern, 4 Kinder, die Katze Agatha und die Promenadenmischung Miss Marple. Ruhe ist in der Villa nie. Trotz vieler Kappeleien sind die 8 eine sehr fröhliche Familie. Bis zu diesem Tag auf dem Weihnachtsmarkt, als Urs seine verhasste Französischlehrerin sieht. Aber hört doch selber mal rein. Ich wollte mich still und heimlich verdrücken. Doch da sah ich neben ihr einen Jungen auftauchen, etwa so groß wie ich. Der blitzschnell in die Handtasche der Franztusi griff und dann genauso rasch verschwand. Eben stand er noch neben ihr und schon war er weg. Ich hatte nur mitgekriegt, dass er dunkle Haare hatte und ziemlich olle Klamotten trug. So einen altmodischen grünen Parka. Ich drehte mich um und suchte nach ihm. Ich ging ein bisschen in die Hocke und versuchte zwischen den vielen Menschenbeinen hindurchzusehen, während die Kiesewetter ihre Wahl getroffen hatte und ihren Einkauf bezahlen wollte. Sie schob ihre Schultertasche ganz nach vorn, suchte nach dem Portemonnaie und, was Wunder, fand es nicht. Sie schrie entsetzt auf, suchte nochmal genauer, packte den gesamten Inhalt ihrer Tasche auf die Auslage der Bude, aber natürlich war das Portemonnaie weg. Fast tat sie mir leid, so unglücklich sah sie aus. Aber was hätte ich tun sollen? Schon bald stellt sich heraus, dass der Dieb ein armer kleiner Junge aus Rumänien ist. Avram, so heißt er nämlich, ist dort aus einem Heim geflohen. Mit seinem kleinen Bruder lebt er jetzt bei seinem Onkel in Bremen. Der Onkel allerdings verlangt von den beiden, dass sie klauen. Wird nicht genug Geld abgeliefert, setzt es Prügel. Bei den Doppersdots überlegt man nicht lange. Alle wollen Avram helfen. Vater Doppersdott arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Er hofft, den kleinen Rumänen so bald wie möglich irgendwo unterzubringen, wo er es besser hat. Aber plötzlich ist Avram wieder verschwunden. Schlimmer noch, es fehlen Kleidung und Wertsachen aus dem Haus. Die Familie ist schwer enttäuscht und am Boden zerstört. Auch Urs und Falk können den neuen Freund nicht finden. Niemand glaubt noch daran, den Jungen jemals wieder zu sehen. Doch plötzlich läutet es an der Tür. Plötzlich hörten wir Wuffi, nein, und das ist ja grässlich, sagen. Dann war er auch schon wieder im Esszimmer und vor ihm stand Avram. Ein total verheulter, total zerknautschter Avram. Er steckte immer noch in Leos gelbem Anorak und hatte tatsächlich Falks grüne Bommelmütze auf, aber er stand merkwürdig gekrümmt da. Wuffi beugte sich zu ihm runter und ergriff ganz vorsichtig Avrams rechte Hand. »Da«, sagte er. Wir starrten alle entgeistert auf Avrams Hand. Sie war knallrot, die Haut hing in Fetzen runter und man konnte das blutige Fleisch sehen. »Oh nein«, sagte Mama ganz leise und stand auf. Avram stand immer noch ganz still da, während sie seine andere Hand betrachtete. »Die auch«, sagte sie. »Wie ist denn das passiert? Tut es sehr weh?« »Wie konnte das bloß geschehen? Und welche Rolle spielt Miss Marple, der Hund der Doppersdots, bei der Rettung von Avrams kleinen Bruder Petru? Lest doch am besten selbst nach.« Das Buch Abgehauen hat Nina Schindler geschrieben. Es erscheint, genau wie das zweite Abenteuer der Doppersdots abgezogen, beim Omnibus-Taschenbuchverlag und kostet 6 Euro. So, mal sehen, ob Simon schon wieder da ist und ob er mir was Schönes vom Kiosk mitgebracht hat. Hallo Schwesterherz, was mitgebracht? Ja, Lollis, Gummibärchen oder Eis. Oh, wie wär's mit ein paar Witzen? Boah, wie fies, du hast mich total vergessen? Na warte, das merke ich mir. Aber dafür denken unsere Hörer an mich. Naja, an uns. Es waren ja wieder tierisch viele Anrufe auf der Meldung.